Unter dem Motto sind am vergangenen Sonntag ca. 8000 Menschen in der Kieler Innenstadt auf die Straße gegangen. Die Demo wurde von den Veranstaltern nur 3 Tage vorher angemeldet. Vor allem auf Instagram wurde der Demo-Aufruf geteilt. Ich war vor Ort und habe den Initiator Leon Martin gefragt, ob er mit einer so hohen Beteiligung gerechnet hatte. Also ich hatte 500 Leute für die Demo angemeldet, dachte da schon, okay, das ist schon recht viel. Und ich war jetzt mega überfordert mit der ganzen Aufmerksamkeit, die auf dem Instagram-Kanal lag. Und 2000 Likes hatte ich noch nie bei irgendeinem Bild. Der 27-Jährige ist Sprecher der Grünen Jugend in Kiel und hat zur Demo aufgerufen, da es wichtiger denn je sei, sich gegen Faschismus einzusetzen. Die Geschichte dürfe sich nicht wiederholen. Leon hat mir auch gesagt, wie erreicht werden kann, dass weniger Menschen von der AfD überzeugt werden. Indem man ihnen aufzeigt, was für eine menschenverachtende Kacke die AfD eigentlich produziert und was sie in ihrem Wahlprogramm stehen haben. Weil viele sagen zwar, dass sie es wählen würden, aber haben das Programm gar nicht gelesen. Und wenn man denen das klar macht, glaube ich, dann ändert sich da auf jeden Fall auch was bei der Einstellung. Ein weiterer Veranstalter war die Seebrücke Kiel. Ich habe Robin von der Seebrücke am Rande der Demo getroffen und ihn gefragt, ob sich der Diskurs über Migration in Deutschland nach rechts verschoben hat. Absolut. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Dinge, die vorher unsagbar waren, jetzt eben sagbar geworden sind. Und daraus, dass Dinge sagbar sind, folgt dann natürlich auch, dass man auch basierend darauf Politik machen kann. Das sehen wir auch bei der Verschärfung des gemeinsamen europäischen Asylsystems, was auch wirklich menschenverachtende Dinge enthält. Darum würde ich sagen, ja, hat sich auf jeden Fall verschoben und dagegen müssen wir kämpfen und da müssen wir auch die Parteien in die Verantwortung nehmen. Der Student aus Kiel hat auch einen Vorschlag, wie dieser Verschiebung nach rechts im Alltag entgegengesetzt werden kann. Wenn der Fascho-Onkel beim Grillen oder bei der Familienfeier da ist und da Nazi-Parolen oder AfD-Standpunkte vertritt, dann muss man dagegen vorgehen, dann muss man dem Ganzen die Stirn bieten. Wenn im Fußballverein ein rassistischer Witz fällt, auch dann muss man was sagen, dass man das nicht okay findet. Denn genau diese Interaktionen sind es eben, die das normalisiert, die Rassismus normalisiert, die Sexismus normalisieren. Da muss jeder aufstehen und da geht auch mit einher, dass man auf Demos geht, dass man sich organisiert und dass man einfach dafür sorgt, dass rechte Leute merken, okay, hier geht's nicht weiter und dass wir die Strukturen stärken, mit denen wir uns gegen den Faschismus verteidigen. Kiel positioniert sich also deutlich gegen die AfD und gegen Faschismus. Und da stehen wir als Campusradio natürlich auch zu 100% dahinter.